Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 112 des Gabelbissen Podcast. Wie auch in den letzten Folgen möchte ich in dieser Folge wieder ein typisches österreichisches Fastengericht euch präsentieren. In der letzten Folge habe ich euch in den schönen hohen Norden entführt, genauer gesagt ins Waldviertel. Heute geht es ein bisschen südwestlicher, und zwar in den schönen Pinzgau im Salzburgerischen. Neben dem Gericht möchte ich mich aber heute auch dem Begriff Fasten widmen. Woher kommt's? Was bedeutet es eigentlich? Etc. etc. Weil wir haben das jetzt schon so oft erwähnt, verwendet, uns aber eigentlich nie die Frage gestellt, was bedeutet denn das Ganze und woher kommt es? Aber gut, bevor wir dazu kommen, schauen wir uns mal das heutige Gericht an. Und zwar gibt es heute Pinzgauer Fastenknödel. Ja, in der Alpenregion kennt man eigentlich so gut wie überall Fastenknödel. Also jedes Bundesland hat da quasi sein eigenes Rezept. Die Tiroler haben ihr eigenes, die Salzburger haben ihr eigenes, die Vorarlberger, die Kärntner und auch die Steirer. Und selbst in der Art der Zubereitung, wie man es dann wirklich macht, unterscheiden sich die Knödel ziemlich stark. Weil oft haben wir es ja so, dass zum Beispiel die Semmelknödel in Oberösterreich anders gemacht wird als in Niederösterreich von den Zutaten her, aber die eigentliche Zubereitung, sprich das Kochen, ist ident. Das haben wir bei den Fastenknödeln nicht. Die Tiroler zum Beispiel, die kennen einen Fastenknödel, der ist ähnlich jetzt einer Semmelknödel. Ich würde behaupten, das ist eine Tiroler Knödel. Wir wissen, die ist ja mit wunderbaren Speck gefüllt oder mit Speck versehen. Nur halt ohne dem Ganzen, quasi ein nackertes Semmelknödel mit ein bisschen was anderem nur drin. Und die wird dann nicht gekocht, sondern die wird dann rausgebacken in Fett. Also die gibt dann durchaus auch, ja, ein bisschen was her. Die Pinzgauer Fastenknödel hingegen, die ist da anders. Die wird nämlich gekocht wie eine ganz, ganz normale Semmelknödel. Die beinhaltet jedoch auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Käse. Und da für richtig einen Pinzgauer Käse und da keinen minderen als den Pinzgauer Bergkäse. Also eigentlich nicht Bergkäse. Ganz richtig ist das typische dort Pinzgauer Bierkäse. Das Ganze ist ein Bergkäse, aber der wird dort verfeinert und darum ist ein Bierkäse. Den schauen wir uns dann nachher noch ein bisschen genauer an. Ja, und dann kommen dann auch geriebene und gekochte Erdäpfel dazu. Das Ganze wird dann vermengt, eben gekocht, also im warmen Wasser, lässt man das Ganze ziehen und wird dem in Anschluss mit gerösteten Zwiebeln serviert. Alternativ wird es aber auch gerne so wie Kaspressknödel mit einer schön kräftigen Rindsuppe serviert, aber auch mit einer feinen Sauce oder Sauerkraut werden die Knödel gerne gereicht. Ja, und übrigens ein anderer Begriff wäre dann noch die nockerten Kasknödel. Das kommt daher, weil die gekocht sind irgendwie, ja, denen füllt es an Hülle und an anderen Sachen. Bevor wir uns den Käse jetzt anschauen, weil wir wissen jetzt, was gehört in den Fastenknödel rein, wollen wir uns jetzt mit dem Thema Fasten an sich beschäftigen. Was ist eigentlich Fasten? Ich habe dazu mal im Duden nachgelesen und der Duden definiert es wie folgt, ich zitiere: sich für eine bestimmte Zeit ganz oder teilweise der Nahrung enthalten oder auf den Genuss bestimmter Speisen verzichten. Also das ist ja durchaus eine schöne Erklärung, die uns eigentlich sagt, was das Ganze ist. Ich habe mich aber dann noch bei der Wikipedia umgesehen, weil ich wissen wollte, was sagen denn die dort bei der Wiki und was Fasten genau ist, weil oft hat man da ja ein paar mittlere bis kleinere Unterschiede, wenn es um Erklärungen geht. Die Wiki sagt Folgendes, ich zitiere wieder: Fasten ist die völlige oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder mehrere Tage. Das Wort kommt vom althochdeutschen Fasten, das ursprünglich bedeutet, an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten. Verglichen auch mit dem gotischen Fastan, das bedeutet festhalten oder halten, beobachten, bewachen. Wird nur eine bestimmte Art der Nahrung, beispielsweise Fleisch oder ein Genussmittel weggelassen oder eingeschränkt, spricht man von Enthaltung oder Abstinenz. Das heißt, wenn man jetzt in der Fastenzeit jetzt nur das Fleisch permanent weglassen würde, spricht man dann nicht mehr von Fasten, sondern das ist ja dann, wie Wikipedia es definiert, eine Abstinenz. Wenn ihr das genauer nachlesen wollt, die Definitionen verlinke ich euch natürlich in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Das Fasten selbst kennt man im Grunde eigentlich in allen Kulturen oder auch in allen Religionen, könnte man sagen. Wobei sich Fasten hier nicht nur aufs Essen beschränkt, so wie wir das kennen. Zum Beispiel bei indogenen Völkern gibt es auch eine sexuelle Art des Fastens. Man spricht dann übrigens auch von der Askese. Askese ist nämlich nichts, was dauerhaft sein muss, das kann auch zeitlich beschränkt sein, wie das Fasten eben. Hippokrates, wer kennt ihn nicht, der setzte auch schon damals aufs Fasten. Für den war das eine wichtige Art, um eine Darmreinigung durchzuführen. Und die wurde von ihm vorwiegend im Frühjahr verschrieben. Auch die moderne Medizin setzt nach wie vor aufs Fasten, zum Beispiel zu therapeutischen Zwecken. Therapeutisches Fasten kann zum Beispiel für Trauerarbeit verwendet werden, aber auch in Form von Diäten, um ja klarerweise Gewichtsreduktionen mehr oder weniger hervorzurufen. Aber auch in der Politik kennt man Fasten. Ja, man, böse Zungen könnten da jetzt so manches vermuten. Nein, nein, Fasten kann ein politisches Mittel sein. Eine Art des Protests, nämlich der Hungerstreik. Das haben wir sicherlich schon mal gehört. In unseren Breitengraden kommt ja das Fasten ja von der römisch-katholischen Kirche primär, sage ich jetzt mal, also in Österreich. Und da haben wir die Hauptfastenzeit eben nach Fasching bis zu Ostern. Das ist eine 40-tägige Fastenzeit, die früher sicherlich mehr Bedeutung hatte als heute. Die Religion steht ja in Österreich oder sagen wir generell in unseren Breitengraden ja nicht mehr so im Vordergrund wie noch in anderen Gebieten der Welt. Und von da ist Fastenzeit halt nicht mehr, wie soll man sagen, jetzt sowas Wichtiges eben, dass das so streng eingehalten wird. Dennoch wird es aber noch von vielen Leuten praktiziert. Da wird zum Beispiel gerne verwendet, dass man sagt, okay, die 40 Tage zum Beispiel, die verzichte ich generell auf Alkohol oder andere Sachen. Der Ritus ist im Christentum generell ja bereits seit dem 5. Jahrhundert bekannt. Zu jener Zeit waren es aber bei weitem kürzere Fastenzeiten. Da hat sich das meistens auf einen Tag vor kirchlichen Hochfesten beschränkt. Erst mit der späteren Zeit ist das Ganze dann immer länger und länger geworden. Übrigens, es hat ja auch einen Grund, warum gerade 40 Tage und Nächte vor Ostern gefastet wird. Und das Ganze steht symbolisch für jene Beschreibung der Bibel, wo Jesus Christus eben 40 Tage und Nächte in der Wüste verbracht hat. Wir wissen ja, in der Wüste ist nicht gerade übermäßig viel Nahrung vorhanden und eben darum strenggläubige Christen eben 40 Tage fast, um das mehr oder weniger den Ritus symbolisch zu demonstrieren. Im Mittelalter gab es dann eine ziemlich strenge Reglementierung von Seiten der Kirche, was das Fasten betrifft. Da wurde nämlich dann in der Zeit strengstens der Gebrauch von Fleisch, Eiern, Milch und Alkohol verboten. Und genau dieses Verbot brachte dann auch den Brauch, dass man zur Faschingszeit besonders deftige Speisen und Krapfen zubereitet hat. Denn man musste alle verderblichen Lebensmittel wegbringen, wie zum Beispiel Milch, weil wenn man die 40 Tage stehen lässt ohne Kühlung, ja, muss glaube ich nicht mehr sagen. Von daher kommt eben die Tradition der deftigen Speisen, um das zu verwerten. Ab dem 15. Jahrhundert war man dann so gnädig, also man ist durchaus eine lange Zeit, Mittelalter bis 15. Jahrhundert, dass man gesagt hat, okay, der Verzehr von Milchprodukten sei wieder gestattet. In der Fastenzeit wurde ja dann auch von Mönchen gerne ein starkes Bier getrunken, da werden gern Bockbiere zum Beispiel konsumiert, weil die auch durchaus ein Mehr an Nährstoffen haben. Es wurde ja, das ganze Fleischverbot wurde ja auch sehr elegant umgangen, indem dass man zum Beispiel im Wasser lebende Tiere verspeist hat, wie zum Beispiel der Biber war eine sehr bekannte Fastenspeise unter Mönchen. Und noch so einige andere Sachen mehr. Aber ich würde sagen, nach dem Exkurs kommen wir wieder zu unseren Knödeln zurück, beziehungsweise sagen wir mal genauer, kommen wir zu unserem Pinzgauer Bierkäse zurück. Was macht denn diesen Käse so besonders? Man, eins vorweg kann ich euch gleich sagen, der Käse selbst, also im Lab selbst, kommt jetzt kein Bier rein. Also es wird nicht irgendwie mit Bier da angesetzt. Also im Lab, im Bruch nennt man das, Entschuldigung, im Bruch, da wird nichts mit Bier reingemischt, dass da irgendwie speziell ist. Es wird ein bisschen anders gemacht, aber das erkläre ich euch gleich. Der Pinzgauer Bierkäse ist, wie bereits erwähnt, ein Bergkäse. Er zählt zur Klasse der Magerkäse mit Rotschmieren. Der ist aufgrund der Rotschmiere eben sehr deftig im Geschmack. Der Bierkäse selbst ist bereits seit dem 17. Jahrhundert bekannt und er konnte nämlich nur aus einem speziellen Grund aus Magermilch hergestellt werden. Den Rahm hat man damals in Pinzgau nämlich benötigt für die Herstellung von Butter. Man benötigt man heute noch immer Rahm für die Butterherstellung. Und als unter Anführungszeichen Abfallprodukt bleibt da eben dann Magermilch über und die wollte man auch nicht einfach entsorgen. Und so hat man aus der dann den Käse gemacht. Doch woher kommt denn jetzt der Name eigentlich Bierkäse? Ich habe euch ja vorher gesagt, in den Bruch kommt da kein Bier rein. Also woher kommt es denn dann? Und das kommt daher, da dieser Bergkäse eine Zeit lang in mit Bier getränkten Tüchern eingewickelt wird und so noch ein bisschen weiter reift. Den genauen Grund von damals konnte ich leider nicht recherchieren, da gibt es widersprüchliche Sachen. Einige behaupten zum Beispiel, das ist, damit sich die Rotschmiere bildet, das stimmt aber so nicht. Die Rotschmiere wird bereits im Vorfeld nämlich auf den Leibkäse gegeben. Andere wiederum besagen, das Ganze soll, damit der Käse saftiger wird, damit er einen bierigen Geschmack annimmt. Also ich konnte da wirklich nichts Eindeutiges finden, darum will ich da jetzt nicht weiter spekulieren, denn ihr kennt ja die Sache mit dem gefährlichen Halbwissen. Heutzutage wird der Käse übrigens rein aus Kuhmilch hergestellt. Früher wurde auch noch Ziegenmilch hinzugefügt. Das hatte den Grund, da die Bergbauern damals neben Kühen auch noch jede Menge Ziegen gehalten haben und ja, auch deren Milch wollte verarbeitet werden. Laut aktuellem Lebensmittelkodex wäre die Zugabe von Ziegenmilch nach wie vor erlaubt, wird aber nicht mehr gemacht. So aus dem Grund, die Ziegenhaltung ist rapide zurückgegangen, die Bergbauern haben sich einfach nur mehr auf die Kuhhaltung konzentriert. Und das Milch wird hier natürlich rein auf Heumilch gesetzt. Und zu Heumilch kann ich euch übrigens auch eine aktuelle News wieder mal sagen. Kommt ja selten im Gabelbissen vor, dass ich euch Aktuelles berichten kann aus der Welt der Kulinarik. Und zwar ist Heumilch seit Anfang März 2016, also seit ein paar Tagen, vom Tag der Aufnahme aus gesehen, ein geschütztes regionales Produkt in der Europäischen Union. Und die darf nur mehr aus Österreich kommen, eben wenn sie die strengen Richtlinien der Heumilch erfüllt. Das heißt, die Kühe haben wirklich nur frische Gräser von den Bergen gegessen, beziehungsweise dann im Winter Heu bekommen. Zum Thema Heumilch werde ich mal vielleicht noch eine eigene Folge machen, wo wir uns das dann genauer anschauen, was es dann mit der Heumilch im Vergleich zur Milch von silierten Gräsern, was da für Unterschiede gibt, etc. Ja. Käse, wie man den herstellt, habe ich euch ja schon mal erklärt. Da kommt zum Milch das Lab dazu, wird dann dementsprechend erwärmt etc. Wenn ich den Bruch hergestellt habe, wird dieser mal leicht gewaschen und danach gepresst und dann in den Leib geformt. Und dann habe ich im Endeffekt einen Käse, der hat im Normalfall 15% Fett in Trockenmasse. Es gibt aber auch welche, die haben noch weniger. Das ist nämlich so eine Sache beim Pinzgauer Bierkäse. Das Original darf nämlich nur eine einzige Firma herstellen. Die haben sich vor vielen, vielen Jahren, was ich gelesen habe, die Rechte gesichert. Das müsste die Pinzgauer Milch oder Bergmilch sein. Die dürfen den Original machen. Der hat eben die 15% Fette Trockenmasse. Und alle anderen, die von Bauern direkt hergestellt werden, also direkt vermarktet, die haben in der Regel sogar noch weniger Fett. Ja, diesen Leib, der wird dann 6 Wochen mal schön in die Reifekammer gegeben, damit er einfach sich festigt und seinen Geschmack schon mal leicht bekommt. danach wieder mit Rotschmiere behandelt und weiter. Man lässt ihn weiter reifen. Ja, und last but not least, wieder in die bereits erwähnten Biertücher gewickelt und dann zur Endreife mehr oder weniger gebracht. Ja, und dann wieder verkauft. Und dann hat der Käse, und das kommt auch aufgrund des, der Rotschmiere, des Rotschimmels, hat einen durchaus deftigen Geruch und aber auch dafür einen wunderbar kräftigen Geschmack. Also der Pinzgauer Bierkäse ist wirklich, wirklich ein wunderbares Stück Käse. Also den kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der gern Käse isst, der durchaus auch ein bisschen riechen darf. Ja, genug der grauen Theorie. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge und da stelle ich euch natürlich die Pinzgauer Fastenknödel vor. Und da benötigen wir für 6 Portionen, ach ja, die Pinzgauer Fastenknödel, die ich euch heute vorstelle, also die Knödel selbst sind ein, würde sagen, traditionelleres Gericht. Diese Art von Rezept habe ich ein paar Mal gesehen, sowohl im Internet als auch in meiner Literatur. Wo ich ein bisschen abweichen werde, ist bei der, wie soll man sagen, Zugabe zu dem Ganzen. Und zwar, da mache ich keine kräftige Rinderbrühe, sondern eine Basilikum-Rahmsuppe werde ich dann dazu machen. Also eine ganz eine einfache Basilikum-Rahmsuppe, sage ich auch gleich dazu. So, kommen wir jetzt mal zu den Zutaten. Für 6 Portionen benötigen wir 400 Gramm Semmelwürfel, 400 Milliliter Milch, 4 Eier, ein halber Bund Schnittlauch, 200 Gramm gekochte Erdäpfel, da würde ich welche empfehlen, die vorwiegend festkochen sind. Weiters benötigen wir 4 Esslöffel Mehl, Semmelbrösel, 400 Gramm Bierkäse. Wer jetzt keinen Pinzgauer Bierkäse nimmt oder bekommen kann, kann wahlweise ja zum Beispiel auch auf einen steirischen Bergkäse ausweichen. Die sind auch wunderschön kräftig im Geschmack. Man kann einen Tiroler Bergkäse nehmen, man kann einen Graukäse nehmen, einen Surakäse, einen Reiskäse. Also im Endeffekt könnt ihr jeden Käse nehmen, der wirklich einen sehr, sehr kräftigen Geschmack hat. Also einen Gouda würde ich da zum Beispiel eher nicht nehmen oder einen Tilsiter. Und last but not least benötigen wir für die Knödel noch etwas Salz. Ja, und für die Suppe benötigen wir 1 Liter Hühner- oder Gemüsebrühe, frisch oder vom Würfel, wie es euch lieber ist. Einen Becher Sauerrahm, einen Bund Basilikum. Wer jetzt keinen frischen Basilikum verwendet, kann auch gerne den gefrorenen, bereits geschnittenen nehmen. Weiters benötigen wir Salz und Mehl. Im ersten Schritt müssen wir die Semmelwürfel mit warmer Milch übergießen und die lassen wir so, ja, gut 20 Minuten mal schön ziehen. Mittendrin kann man vielleicht einmal kurz durchrühren, so nach 10 Minuten. Muss man nicht, kann man machen. Die Zwischenzeit nutzen wir natürlich, um den Schnittlauch zunächst zu waschen und im Anschluss in kleine Röllchen zu schneiden. Basilikum wird ebenfalls gewaschen und klein geschnitten. Wer tiefgefrorenen nimmt, muss den Schritt natürlich nicht machen, weil der ist eh schon so klein und den muss man nicht noch einmal schneiden. Der Käse wird entrindet und gewürfelt. Und da von der Größe her würde ich euch raten, macht es vielleicht so groß, wie ihr kennt die normalen Spielwürfel. Und wenn ihr die halbiert, so in etwa von der Größe, oder man könnte sie sogar vierteln, die Spielwürfel, so in etwa würde ich dann die Käsewürfel schneiden. Die Erdäpfel, die wir bereits am Vortag gekocht haben, werden dann geschält und grob gerieben. Kann man auch kleinwürfelig schneiden, aber beim Reiben habe ich die Erfahrung gemacht, verteilt sich das Ganze viel, viel besser. Ja, und wenn die 20 Minuten vergangen sind, geben wir alle Zutaten, bis auf die Brösel, zu den Semmelwürfeln hinein und mischen das mal schön durch. Und da gebe ich euch wirklich den Tipp, nehmt eure Hände dafür, natürlich gewaschen und keinen Löffel, also Kochlöffel. Man tut sich da mit dem Kochlöffel bei der Menge wirklich, wirklich schwer. Also da ist klassische Handarbeit gefragt, da bekommt man auch viel mehr Gefühl und vor allem man fühlt gleich, okay, der Teig wird mir ein bisschen zu feucht. Und da kommen dann die Semmelbrösel ins Spiel. Er wird nämlich ein bisschen feuchter sein. Darum gebt ihr mal schön Semmelbrösel rein, mischt es durch, lasst es ein bisschen ziehen und dann seht ihr, ist er immer noch zu feucht, wieder ein bisschen Semmelbrösel dazugeben und erneut ziehen lassen. Endresultat sollte ein eher festerer Teig sein. Ist er nämlich zu, wie soll man sagen, zu feucht, zu unter Anführungszeichen flüssig, haben wir dann im Anschluss beim Kochen das Problem, dass uns die Knödel zerfallen werden. Und das wollen wir ja nicht haben. Den Fehler habe ich früher gerne mal gemacht, aber man lernt ja dazu, wie wir wissen. Und von daher gebe ich euch wirklich den Tipp, mit Semmelbrösel das immer schauen, dass es eine festere und trockene Masse wird. Wenn wir die dann erreicht haben, feuchten unsere Hände mal ganz leicht an und formen Knödel. Portion rausnehmen, eine schöne Knödel formen, die schön fest, kompakt drücken und dann mit den feuchten Händen, wie soll man sagen, ein bisschen Oberfläche machen, so eine glattere Oberfläche machen. Das Ganze auf ein Brett legen und dort für 15 Minuten schön rasten lassen. Die Zeit nutzen wir, um unsere Suppe zum Kochen zu bringen. Wenn ihr es mit Brühwürfel macht, einfach mal Wasser zustellen, zum Kochen bringen und dann den Brühwürfel reingeben, je nachdem wie viel ihr haben wollt. Wenn ihr schon Suppe habt, tiefgefroren, wie auch immer, die mal zum Kochen auf alle Fälle bringen. Dann nehmen wir den Becher Sauerrahm und verrühren den mit etwas Mehl. Da kommt es dann ganz darauf an, wie viel Bindung ihr haben wollt. Also ich mache das so mit 3 Esslöffel Mehl, verrühre diesen Sauerrahm rein. Man kann aber auch mehr oder weniger nehmen. Das ist dann ganz eurem persönlichen Geschmack überlassen. Wenn wir das haben, kommt diese Mischung mal zur Suppe rein. Die wird dann schön mit dem Schneebesen verschlagen. Es kann passieren, dass es zu einer kleinen Klümpchenbildung kommt. Kein Problem, wenn ihr einen Pürierstab habt, einfach mit dem ein bisschen nachhelfen, damit es dann schöner, nicht klumpelige Masse wird. Man geschmacklich wird es im Ganzen nichts abtun, aber es sieht einfach schöner aus. Also wenn es wirklich passieren sollte, don't worry, nehmt so einen Pürierstab, mit dem bringt man das dann relativ schön hin. Wenn wir das dann haben und es schon leicht wallend noch kocht, geben wir den geschnittenen Basilikum dazu, lassen es einmal noch kurz aufkochen und dann können Sie eigentlich einen zugedeckten Deckel vom Herd nehmen und stehen und ruhen lassen. So lange brauchen wir nämlich dann nicht mehr. Die Suppe sollte dann noch schön warm bleiben. Wer will, kann es aber dann gegen Ende noch einmal kurz aufkochen lassen. Das ist dann euch überlassen, wie heiß ihr die Suppe haben wollt. Während wir Suppe kochen, können wir im Endeffekt ja auch schon einen Topf mit Wasser aufsetzen, den sogenannten Knödelhefen. Wenn das kocht, Salz dazugeben, nicht zu stark salzen, weil der Käse ja durchaus schon ein bisschen kräftiger ist und salziger ist. Und danach Temperatur reduzieren und die Knödel, wenn das Wasser noch ganz leicht zimmert, reingeben, Deckel drauf und 20 Minuten ziehen lassen. Wie gesagt, bitte darauf Acht geben, dass das Ganze nicht zu sehr, also nicht zu stark kocht. Denn wenn dem so ist, dann passiert es leider recht gerne, dass die Knödel zerfallen. Was auch passieren wird, dass die außenliegenden Käsestücke aufgrund der Temperatur einfach sich verflüssigen und dann so komisch entweder vom Knödel raushängen oder weiß, wie man das sagen will. Beziehungsweise vielleicht manche sinken, lösen sich sowieso generell raus und sinken dann zu Boden. Das lässt sich leider nicht verhindern. Ich habe gehört, manche machen das so. Ich habe es noch nie probiert. Die kochen oder garen die Knödel in Frischhaltefolie. Also ich, wie gesagt, habe es noch nicht gemacht. Weiß auch nicht, ob das so ideal ist. Darum sage ich, ich nehme es in Kauf, dass da vielleicht 3-4 Stückchen da rausfallen oder das irgendwie so speziell schmilzt und dann so, ja, im Topf nicht so schön aussieht, am Teller fällt es dann eh nicht mehr so auf. Mache ich es lieber so. Wer will, kann es von euch ja gerne mal mit Frischhaltefolie probieren, beziehungsweise vielleicht hat es ja von euch schon jemand so probiert. Weiß es ja nicht. Würde mich freuen, wenn ihr das schon gemacht habt, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, wie ihr so die Erfahrungen damit gemacht habt. Ja, nach den 20 Minuten raus mit der Knödel aus dem Topf und dann am Teller anrichten und mit der Suppe schon servieren. Wahlweise dann auch noch mit gerösteten Zwiebeln, wer will. Ich habe den jetzt weggelassen, weil da bin ich jetzt persönlich nicht so der große Freund davon. Ja, und dann könnt ihr die wunderbaren Knödel auch schon essen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen befremdlich, dass man so einen Knödel kocht, wenn man da Käse drin ist, aber ich kann euch echt sagen, das Essen ist ein Gedicht. Schmeckt wirklich total gut. Sehr sättigend natürlich, ist ja sehr viel Käse drin. Geschmacklich einmalig und auch finde mit diesem Basilikum-Rahmsüppchen dazu, schmeckt es schon super. Ich könnte es aber ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut mit einer kräftigen Rindsuppe vorstellen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Bierkäse oder zum Gericht selbst, könnt ihr euch natürlich wie immer gerne an mich wenden. Ich stehe da mit Rat und Tat natürlich gerne zur Verfügung. Wie das geht, ja, das hört ihr wie immer natürlich bei mir im Abspann. Ja, dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.